Und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sind schwarz geworden. Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Hochmütigen?